Santa Monica. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Akin Schipal. Noch nicht Raum. Noch nicht Raum. Noch nicht Raum. Noch nicht Raum. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Hör auf, deinen Bruder nachzumachen. Hör auf, du bist kein Papagei, du bist mein Sohn. Davor war alles gut. Wie gut alles war. Mensch. Der Junge schön, schwarze, voller Haare. Grüne Augen. Moosgrün. Groß und rund. Flink war er. Aufgeweckt und laut. Gesegnet mit einer Vielzahl besonderer Fähigkeiten. Und den Schnuller rotieren lassen im Mund, wie einen Propeller. Lass ihn nicht davonfliegen, sagte eine Tante. Flink zu Fuß und laut. Ein Lächeln um seine Lippen. Es flog den Leuten zu. Ein Lebkuchen von Junge. Ein Spieler. Eine Schönheit. Ein Kind mit Talent. Schelmisch. Besonders im Kreis der Familie, wie er sich bewegte und schaute, der geborene Hof nach. Lief mit dem höchstmöglichen Tempo auf befahrene Straßen zu. Einmal sogar auf eine Klippe zum Bosporus. Um kurz vorher zu stoppen und sich schnell umzudrehen. Wie er die Schreie der Mutter in sich aufsog. Die elterliche Sorge einatmete. Sein Vergnügen, sich selbst seines Platzes zu versichern im Verbund der Familie. Wenn ihn dann jemand hochhob, zurücktrug, ausschimpfte, zurechtwies, ermahnte, brach er in Gelächter aus. Herzerwärmend. Niemand konnte ihm mehr böse sein. Und man sah ein, dass der Junge wusste, was er tat. Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Du nicht. Davor. Rotavirus. Rotavirus. Rotavirus. Rotavirus. Rotavirus. Rotavirus. Ihr Sohn hat ein, sie nennen es Rotavirus. Das hat aber lange gedauert. Rotavirus. Der behandelnde Arzt schickt die Blutproben zum Tropeninstitut, warum auch immer, weswegen die Diagnose erst nach der Genesung diagnostiziert wird. Rotavirus? Rotavirus? Halb so wild. Gibt es häufiger bei Kleinkindern. Wollen wir jetzt erst Bescheid bekommen? Die ließen sich wohl gerne einmal besonders viel Zeit beim Tropeninstitut. Die seien eben tropisch. Subtropisch hätte ja schon gereicht. Alle lachen. Kein Problem. Hauptsache ist, er ist wieder gesund. Viruserkrankungen, sagen sie, täten gern einmal den einen oder anderen Krebs los. So weit sind wir doch noch gar nicht. Mensch, wenn ja jeder einfach drauf losquasselt, dann können wir es auch gleich lassen. Echt? Jeder bekommt seinen Einsatz. Jeder. Selbst die Narren. Ein Seiltänzer von Schelm. Das Groteske an seinem Kostüm ist seine beinahe Nacktheit. In Unterhemd und Unterhose steht er da. Weder Pomp noch Stickereien. Decke und Mattseide beiseite geworfen, abgelegt. Rasselt und bimmelt er wie irre. Trotz Krankheit bietet mein Bruder abendfüllendes Programm. Wir hingegen sitzen stoisch da und schauen aus dem Fenster am Jungen vorbei. Durch ihn hindurch auf den Parkplatz des Marienhospitals, wo sich saurer Regen sammelt und nicht abfließen will. Rothaarvirus. Bei diesem Namen denke ich an exotisches Obst. An die Fremde. Kalifornien vielleicht. Dabei scheint das Virus kaum so fremd, wie es heimisch ist. Und hier und da bringt es auch den Tod mit sich. Sein Anteil jedoch im Vergleich zu anderen Viruserkrankungen vermeintlich gering, der Anteil an Tod. Wobei mich selbst dieses Wald- und Wiesenvirus fast um mein Narrendasein gebracht. Aber das ist nichts im Gegensatz zum Chikungunya-Fieber zum Beispiel oder der russischen Frühsommer-Enzephalitis, die Hand-Fuß-Mund-Krankheit nicht zu vergessen oder alle Arten von Onkoviren. Der Hofnarr zündet ein Zieselmännchen, erst zischt's, dann knallt's. Musikeinsatz. Er steigt vom Bett herab und tanzt. Chikungunya-Fieber, Chikungunya-Fieber, Chikungunya-Fieber, Chikungunya-Fieber, Chikungunya-Fieber, Chikungunya-Fieber, Chikungunya-Fieber, Chikungunya-Fieber. war aber knapp. Nicht viel und er wäre euch weggestorben. Euer Schelm, der kleine süße Aufmüpfige mit den grünen Knopfaugen. Bevor es losgegangen, bevor die Fete erst so richtig in Gang gekommen ist. Das ist ja fast so, wie wenn man am Silvesterabend um 11:55 einschläft. Und irgendwann hatten wir geglaubt, der Spuk sei vorbei. Aber das haben wir zu einer Zeit geglaubt, als wir noch nicht einmal wussten, was das ist. Ein Spuk. Die junge Familie im Strandurlaub im Land ihrer Väter. Die Reise geht nach Aktschei. Ein leichtes Unbehagen war da, wegen der Sonne, der brütenden Hitze und der Reptilien. Was gibt's da zu gucken, Chamäleon? Das ist kein Chamäleon, das ist eine Eidechse. Sind die Kinder eingecremt? Hast du deinen Bruder eingecremt? Warum kann er sich nicht selber eincremen? Der Streit um die Sonnencreme, der Streit um das Essen bei McDonald's, wer wie viel Cola trinken darf, die Chamäleon-Fragen. Warum die Kinder sich nicht trauen, ins Wasser zu gehen? Lass sie doch, wenn sie nicht wollen. Das kann doch nicht wahr sein. Warum geht ihr da nicht rein? Es lag auf jeden Fall was in der Luft. Und nach der ersten Nacht am Morgen, als sie aufwachten, die Brüder, der eine übersät mit roten Punkten. Stichen. Wow, du hast da was. Was denn? Was denn? Nichts, schon gut. Warte mal. Mama? Okay, das macht nichts. Wow. Der Rest schaut sich an, zeigt sich Arme und Beine und stellt fest, dass er, ganz im Gegensatz zum Jungen, völlig unversehrt. Befremden. Ich habe keine Stiche. Ich habe einen. Keinen. Keinen einzigen. Wohingegen seine Haut flächendeckend zerstochen. Mehr Stich als Haut. Sie mögen dich. Moskitos sind eigen in der Wahl ihrer Speisen. Du bist so schön. Wenn ich ein Moskito wäre, entschied ich mich für dich. Wo tut es weh? Keine Ahnung. Gar nicht. Es geht vorbei. Sie kommen aus den Zypressen. Die Fenster geschlossen halten, Kinder. Mein Sohn blass und angezapft, wie auf der Bettkante vergessen. Ausgepumpt seine Haut. Trotz allem seine grünen Augen. Ich will Eis essen gehen zum Strand. Wie sein Vater ihn zum Strand trägt. Der Junge oben auf das Meer schaut. Zierpalmen, Touristen. Auf den Schultern des Vaters sitzend, auf das Meer zulaufend, sich kratzt. Hör bitte auf. Es juckt ihn. Er kratzt sich. Die Haut schließt sich, bildet Wundwasser und platzt wieder auf. Unter dem Druck seiner Finger. Wieder Asphalt unter der Sonne. Es gibt 3 Sorten Eis und 2 Kugeln für jeden. Und wie der Junge sich das Eis samt Sahne auf die Stellen schmiert, die Stiche kühlt. Schlaues Kind. Mach das nicht. Lass ihn doch. Jeder darf sein Eis essen, wie er möchte. Gute Idee, Eis essen zu gehen. Man wartete noch eine Nacht und als am nächsten Morgen trotz geschlossener Fenster selbst die Lippen des Jungen geschwollen, reiste man ab. Wieder zurück auf deutschem Boden kehrt für ein paar Monate Normalität ein. Das hat man verlebt, wie man Zigaretten raucht. Und dann, von jetzt auf gleich, wie wir die Taxitüren zugeschlagen, als wenn mir dann schneller wie der Taxifahrer schaut, wie ich mich sagen höre, Uniklinikum. Und die Stille danach. Seid ihr angeschnallt? Hier setzt das "Wir sind ziemlich krank und haben's eilig" Schweigen ein. Das hat nichts mit dem herkömmlichen Taxischweigen zu tun. Wirklich nicht. Da sind wir wieder. Ahoi, Leichtmatrosen. Weil der Junge Wasser hustet, sind wir wieder da. Wir sind wieder da. Willkommen im Krankenhaus. Der Arzt sagt, es ist eine Lungenentzündung. Frag ihn, was das heißt. Mein Mann möchte wissen, was das heißt. Das ist eine Entzündung der Lungen. Eine Entzündung der Lungen. Ach was. Ich stecke im Stau. Ich komme so schnell ich kann. Nur eine Lungenentzündung. Jemand mit schlechter Laune hätte gesagt, das geht noch schlimmer. Oder das ist doch erst der Anfang. Genesen und wieder zu Hause brauchte ich keine Sekunde, bis ich mich zurechtgefunden hatte im Alten. Der Korkbodengeruch in meinem Zimmer. Ich falle auf die Knie, schütte die Lego-Kiste aus und baue ein Raumschiff. Schon 3 Tage später fing er wieder an zu blubbern und zu husten. Ich geh nicht zurück ins Krankenhaus. Nur über meine Leiche. Dein Sohn ist zynisch. Von wem hat er das bloß? Lungenentzündung. Schon wieder. Die Frequenz der Krankenhausbesuche steigt exponentiell zur Angst um ihn. Und zu guter Letzt die Vaskulitis. Massive rheumatische Beschwerden mit Blaustich. Vaskulitis. Vaskulitis. Da fing das an mit den Bluterwitzen. Vaskulitis. Vaskulitis. Eine seltene Krankheit, ein Symptom. Was ist ein Symptom, Mama? Dein Vater ist ein Symptom meiner Ehe. Und als reichte das nicht? Das Abfallen der Thrombozyten erst unter 2000, dann unter 1500. Und dann war klar, es geht ans Eingemachte. Bildungsintermezzo. Wikipedia-Zitat anfangen. Thrombozyten, Singular der Thrombozyt von altgriechisch Thrombos, Klumpen, sowie altgriechisch Kytos, Höhlung, Gefäß, Hülle oder Blutplättchen, sind die kleinsten Zellen des Blutes. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung, indem sie sich bei einer Verletzung des Blutgefäßes an das umliegende Gewebe anheften, Thrombozytenadhäsion, oder aneinanderheften, Thrombozytenaggregation, sodass die Verletzung verschlossen wird. Zusätzlich setzen sie dabei gerinnungsfördernde Stoffe frei. Thrombozyten. Meine Thrombozyten fallen wie die Telekom-Aktie. Aber die Ärzte können nicht sagen, was es ist. Sie können nur sagen, was es nicht ist. Die Krankheit ist aber schneller, als die Ärzte ausschließen können. Für die Ärzte ist mein Sohn ein halbes Wunder. Er hat Vaskulitis. Vaskulitis? Als It-Boy des Uniklinikums ziert sein schönes Gesicht medizinische Fachzeitschriften. Vaskulitis Superstar. Ich bekomme so viel Cortison wie ein Pferd. Und ich habe Fieber. Mir ist heiß und ich fühle mich schwach. Ich bin heiß, schwach und aufgebläht wie ein Heißluftballon, aber niemand weiß, was es ist. Sie wissen nicht, was ich habe. Zu gegebenem Zeitpunkt werden wir endgültige Ergebnisse vorlegen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie hält es nicht mehr aus, packt ihn ein und fliegt mit ihm nach Istanbul. In ein Land, in dem die medizinische Versorgung bei weitem nicht mal in Ansätzen mit der Qualität der hiesigen zu vergleichen ist. Auf den ersten Blick. Sehende Ärzte sind blind für die Krankheit meines Sohnes. Vielleicht haben die blinden Ärzte ein gutes Gehör. Istanbul. Und am nächsten Tag gibt es nicht einen Professor im Universitätsklinikum Jerapascha, der nicht ratlos in die Krankenakte schaut. Kopfschütteln. Sie machen Tests. Nichts. Schieben ihn in alle Röhren, die sie haben. Pipeline Riding. Sie scheuen keine Mühe, ganz offensichtlich nicht. In meinen Rachen zu schauen, um dann mit den Schultern zu zucken. Deutschland, Türkei, Nepal. Ärzte sind überall gleich. Bis sich meiner Mutter ein junger Arzt in den Weg stellt. Stehen bleiben. Allerhöchstens 30. Ich habe gerade in die Krankenakte geschaut. Ihr Sohn bekommt Cortison? Ja. Es wurden in den letzten Monaten 2 Knochenmarkspunktionen gemacht? Ja. Ja, verdammte Scheiße. Können Sie mit Bestimmtheit sagen, dass das Cortison mindestens 2 Tage vor der Entnahme des Knochenmarks abgesetzt worden ist? Nein. Akute myeloische... Akute myeloische Leukämie. Loische. Das Weinen der Frauen. Akute myeloische... Was? Akute myeloische Leukämie. Bitte nochmal. Akute myeloische Leukämie. Und was genau soll das sein? Das ist Krebs. Blutkrebs. Das geht vorbei. Meine Mutter ist vom Manager-Typ. Sie macht die Dinge ganz oder gar nicht, bevor sie nicht die letzte Träne verweint. Außerdem ist sie Opernsängerin und gute Opern haben Längen. Das unerträgliche Ausflippen einer Mutter, die um ihr Kind trauert, bevor es überhaupt tot ist. Ich wusste nicht, wie ihr helfen. Und ob. Da sind diese Frauen. Großmütter, Tanten, Cousinen. Und unentschlossen, ob sie mitweinen, stimmen sie mal ein in den Chor der weinenden Mütter und dann wieder nicht. Klagelieder. Ein kollektives prämortales Requiem. Tonart Fis-Moll und das Thema ist Schmerz, Schmerz, Schmerz. Wo liegt denn der Unterschied zwischen berechtigten Ängsten und Panik? Und überhaupt, wo führt Weinen eigentlich hin? In ein anderes Land? Das Weinen der Frauen, meine Mutter allen voran, Bruderherz und Mutterpuls sind ganz schön eng verbandelt. Wir sprechen hier von Naturkatastrophen in unseren vier Wänden. Mama Hurricane und ihre liebesschwangeren Tränen. Das Parkett, das aufquillt. Die Fenster, die sich nach außen wölben. Der Wellensittich, der sich totstellt. Und die Papageientulpen, die sich verkriechen. In ihren rot melierten Blättern sich vergraben, in ihrem eigenen Blütenstaub. Und die Frauen, die unter Wasser stehen. Unser Wohnzimmer. Tagesstätte für weinende Weiber. Bald offene See. Im Flugzeug hätte man jetzt die Schwimmwesten angezogen. Da legt sich Angst auf uns nieder, wie eine schwarze Plane über spanische Tomaten. Und im Prasseln der Tränen meiner Mutter, feucht, warm und schwül, ersticken unsere Pläne und Träume. Der erste Spätsommertag meines Lebens, an den ich mich erinnern werde. Ich überlasse den Ozean sich selbst, ab in mein Zimmer. Ich sitze auf dem Schreibtischstuhl und blättere im Englischbuch. Fuck off. Piss off. Motherfucker. Es steht natürlich alles nicht drin. Aber das stelle ich mir so vor. Aber so richtig wütend. Wirklich wütend. Bin ich nicht. Ich muss erst noch herausfinden, wie sich das anfühlt. Mit großem Gefühl. Hello, my name is... Es gibt ein ganz tolles Spiel, das man spielen kann, wenn jemand todkrank ist. Das Spiel heißt, wer ist weg, wer ist noch da? Eine Woche lang schaut man sich regelmäßig um. Man dreht sich ein, zweimal um die eigene Achse. Wer ist weg, wer ist noch da? Wer ist weg, wer ist noch da? Wer ist weg, wer ist noch da? Und schaut, wer da ist. Diese Namen schreibt man auf. Den Rest der Menschen, die man kannte, vergisst man. Von der Dermatologie zur Onkologie. Die Fahrt mit dem Krankenwagen ist denkbar unspektakulär. Ein Assistent hält eine Bluttransfusion und sagt, so kleiner Mann, wir pushen dich mal richtig auf. Er singt, fresh, fresh, exciting. Dann sagt er, du kannst ein paar frische Thrombozyten gebrauchen. Es ruckelt ein bisschen. Aber das Große und Ganze ist doch wohl nicht mehr als eine Fahrt von Bochum nach Essen. Einfach auf der A40 bleiben. Die Schwere der Bedeutung dieser Fahrt aber spiegelt sich im Gesicht meines Vaters, in einem unheimlichen Absturz seiner Augenbrauen. Dein Gesicht, Papa, das war mal ein wetterfestes Pokerface. Mein Vater weiß, von der Dermatologie zur Onkologie ist wie vom Tanz zum Raucherbein. Ich hätte gern gesagt, ich habe Krebs. Hallo, ich habe Krebs. Im Sinne von, hello, my name is Johnny Cash. Aber im Moment, in dem ich glaube, dass sie nicht wissen, was es ist, bin ich ebenso wenig nichts. Wer nicht gesund ist, aber auch nicht krank, also an nichts erkrankt, der ist es selber. Ein Niemand. Ich bin krank und somit unterschieden von den anderen, aber eben nicht benannt. Ich stecke fest. Ich bin ein Niemand im Nichts, doppelt nichts sozusagen, eine Null, ohne Wasser, in der Wüste Nevada zum Beispiel. Und das ist eine ganz schlechte Basis für Verhandlungen, mit dem Tod zum Beispiel. Dabei meinen sie es nur gut mit mir. Unter den vielen Freunden, die mich besuchen, unter den Menschen, die mich umgeben, umschwirren die Libellen Fanta-Dosen im Sommer, bin ich der Einzige, der es nicht weiß. Ich weiß nur, die Ärzte wissen, was ich habe. Und die anderen kommen mich besuchen und denken sich, arme Sau, jetzt hat er Krebs. Eine ganze Menge Besuch bekomme ich. Aber eine viel größere Zahl, die sich nicht traut. Und es gibt keinen Menschen, der mich anblickt, dem nicht irgendetwas zuckt im Gesicht, nicht irgendein Fältchen sich verschiebt, den Zügen entgleitet und verrutscht. Offenbart sich, was sie zu verbergen suchen? Angst. Jeder ein Angsthase für sich. Eins, von der Luft hier tränen mir die Augen. Zwei, ach, dieses Gerstenkorn, ich muss unbedingt zum Augenarzt. Drei, ich bin gegen irgendwas allergisch hier, meine Augen. Ja, Schaulust hat eben ihren Preis. Sie. Da sitzt sie mir gegenüber und kaut Kaugummi im Akkord. Sie sind der Vater? Ich sag ja, aber denke, und wer sind Sie? Sie entschuldigt sich, sie habe mir nichts angeboten. Kaffee, Tee? Ich sag ja, dabei ist mir das so egal, wie das Wetter mir egal gewesen war auf dem Weg hierhin in meinem neuen Passat. Kann ich den zurücktauschen gegen die Gesundheit meines Sohnes? Ihr Kind leidet an AML, aber das wissen Sie ja schon. Ich kenne diese Frau erst seit 5 Minuten und verachte sie bereits. Sie denkt, kaut und redet schneller als ich. Also, der Professor hat Ihnen ja eigentlich alles schon erklärt. Ja. Für Ihren Sohn muss jetzt ein geeigneter Knochenmarkspender gefunden werden und es besteht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass einer von Ihnen als Spender in Frage kommt. Also Sie, Ihre Frau oder Ihr älterer Sohn. Und immer noch Ihre aufgesetzte Freundlichkeit und Ihr flatterhaftes Kaugummi-Kauen. Deshalb würde ich jetzt gern einen Termin machen. Mit Ihnen vereinbaren, wann wir Ihnen allen Blut abnehmen können. Und das erste Mal am Tag sagt die Ärztin etwas Wichtiges, Entscheidendes für mich. Uns, für meinen Sohn. Es gilt, geduldig zu sein. Ihr Sohn ist bereits in die weltweite Knochenmarkspendekartei aufgenommen und ab jetzt können Sie davon ausgehen, dass ein Algorithmus 24 Stunden am Tag die Werte Ihres Sohnes mit denen potenzieller Spender abgleicht. Es gilt, geduldig zu sein, habe sie gesagt, sagt mir mein Mann. Sie habe gesagt, wir hätten es nicht so eilig. Schließlich sei die erste Chemo noch gar nichts. Im Vergleich zu den darauffolgenden 5 sogar ein Scharmützel nur. Ärzte. Hochdotiert. Renommiert. Und habilitiert vielleicht. In jedem Fall hofiert von allen. Aber mindestens genauso borniert. Und wie? Beschränkt auf ihren Status, ihre prophetische Selbstbezüglichkeit. Ich rette die Welt. Ja, ja. Rettet erstmal meinen Sohn. Und dann rettet euch selbst. Als mein Mann nach Hause kommt, schlägt er die Tür zum Kleiderschrank ein und schreit Fuck. Er tauft die Ärztin eine dumme Fotze und spricht eine halbe Stunde von Kaugummi-Kauen und dass man das verbieten solle. Man bräuchte doch nur einmal einen Blick auf den Gehweg zu werfen, um zu wissen, dass Kaugummis Ursache des nächsten Holocaust seien. Ich umschließe seinen Kopf mit meinen kalten Händen, die jetzt warm werden von seinen Tränen. Und ich sage, um meinen Sohn zu retten, würde ich alles machen. Ich würde meinen Mann an die nächstbeste Karawane verkaufen. Und er muss lachen und sabbert Schnodder und Tränen. Ich fange an zu referieren. Ich würde meinen Körper verkaufen. Vorher natürlich das Haus, den Passat, mein Klavier auch. Und wenn wir einen Hund hätten, ich würde ihn opfern, ohne mit der Wimper zu zucken. Für die Götter dieser Welt. Hilfe. Mein Kind hat Krebs. Ich würde mich jetzt gerne auf den Trockenboden flüchten. Mich verstecken in der frisch gewaschenen Bettwäsche. Waschmittelgeruch. Gibt einem das Gefühl, man könne bei Null anfangen. Aber es geht jetzt nicht. Mein Mann braucht mich. Und er ist schwächer als ich. Er braucht mich. Und ich merke, dass ich ihn auch brauche. Vielleicht viel mehr, als ich die frische Wäsche brauche. Und er mich. Wir beruhigen uns und er flüstert, bitte sing Rienzi für mich. Und ich sage, geht nicht, Wagner war ein scheiß Nazi. Wir trinken Weißwein und später singe ich für ihn. Ihr Sohn. Ihr Sohn ist auf der Spenderliste. Ihr Sohn hat Priorität. Ihr Sohn hat eine 30-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn wir in den nächsten 350 Tagen einen Spender finden. Ihr Sohn... Wo ist mein Sohn? Ihr Sohn ist auf der Intensivstation. Gestern Nacht hat er Blut erbrochen. Hat der Mann Sie nicht angerufen? Ihr Sohn braucht eine zweite Bluttransfusion. Ihr Sohn hat zu wenig rote Blutkörperchen. Ihr Sohn hat gegen das Essen protestiert. Mein Sohn hasst Avocados und Karotten. Ihr Sohn ist sehr kämpferisch. Bitten Sie ihn zu kooperieren. Ihr Sohn hat eine 15-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn er aus dem Koma aufwacht. Wenn so oft über Ihren Sohn gesprochen wird, dass Sie in jedem zweiten Satz Ihr Sohn hören, dann wissen Sie, dass er etwas angestellt hat. Oder dass er todkrank ist. Krebskrank. Ich werde immer ohnmächtig beim Blutabnehmen. Erst wird's neblig, dann sehe ich Sternchen, die sich immer weiter verdichten zu einer Disco-Kugel. Und dann ist schwarz. Das hab ich von meiner Mutter. Und am Ende heißt es negativ. Völlig umsonst. Wir kamen nicht in Frage als Spender. Keiner von uns. Keiner von uns. Und als der Große auf den Kleinen aufpasst, kaufen wir Zigaretten und gehen in den Stadtwald, an den Baldeneyer See. Die Natur bitten, uns bei der Suche nach einem Spender zu helfen. Mein Pony. Ich steige auf meinen Pony. Mein Pony heißt Jolly. Vielleicht ein letztes Mal. Ich ziehe einen Snickers vom Automaten, ohne von meinem Pony abzusteigen. Und reite dem Ende des Flurs der Kinderonkologie K3 entgegen. Und vollführe währenddessen eine Traversale. Und da reitet er gen Westen. Er reitet und reitet durch die Wüste Nevada. Er reitet und begegnet einem Mann mit Sombrero. Wo ist die nächste Oase? Ich brauche Wasser für meinen Pony. Ha! Wieso? Weil es Wasser braucht. Weil es trinken muss. Dein Pony sieht ganz schön verliebt aus. Was wird das? Ein Höllenritt? Könnte sein. Ja. Das dachte ich mir. Dein Pony hat also Durst, ja? Das Pony ist total durstig. Sieht man doch. Oh, hast du das nackt gekauft oder sind die Haare später ausgefallen? Später ausgefallen. Haben sie dich aber reingelegt, was? Und die Backen? Mein Pony ist krank. Es bekommt Cortison. Das macht dicke Backen. Gut. Also du musst einfach immer geradeaus weiterreiten. Irgendwann kommt eine Oase mit reinem Wasser. Du wirst sie kaum verfehlen können. Da stehen lauter Palmen herum. Ein paar Zypressen und Vögel, die zwitschern. Danke. Das klingt gut. Woher kommst du, Cowboy? Ich bin kein Cowboy. Ich bin Hofnarr. Ich komme aus Essen. Ah, Glück auf. Guten Ritt. Hab Dank. Hüa! Dem Pony sein Körper. Dem Reiter sein Geist. Der Reiter ein Schelm. Und sein Pony ein Kröppel. Werden sie es schaffen bis zur nächsten Oase? Werden sie? Das habe ich gehört. Wir schaffen es. Da können sie Gift draufnehmen. Mein kleiner Bruder bekommt so viel Chemotherapien, wie er überleben kann. Sommerschlussverkauf. Alles muss raus. Es gibt auch Mütter, die sich aus Solidarität zu ihren Kindern eine Glatze rasieren. Dafür bin ich zu eitel. Ich rauche lieber. Mein Mann sagt, ich versuche so schnell wie möglich an Lungenkrebs zu erkranken. Mein Mann schaut in den Aschenbecher und sagt, wenn jede Kippe mit Lippenstift drauf von dir ist, müsstest du schon längst tot sein. Mein Mann versucht vernünftig zu sein. Er ist mein Antagonist. Wir warten jetzt schon, einige Monate warten wir. Und es tut sich nichts. Mein Sohn hat aber akute myeloische Leukämie. Akut! Die Ärzte sagen, Ihr Sohn ist auf der Warteliste, ganz oben. Ihr Sohn hat Priorität. Niemand mit Priorität ist auf einer Warteliste. Auf der Warteliste stehen nur Leute, die nicht genug Kleingeld haben, sich ins Präsens einzukaufen. Ich rauche auf und stürme das Chefarztbüro. Ich habe 3 Fragen, sage ich. Erstens, warum dauert das so lange, einen Spender zu finden? Zweitens, warum steht mein Sohn auf einer Warteliste? Drittens, wie viel muss ich zahlen, dass er auf den ersten Platz der Warteliste rutscht? Die Ärztin, gekränkt, weil ich in ihre Pause gedrungen, steckt sich eine Zigarette an, verschleiert sich in Rauch und antwortet, erstens, es sei hochkomplex, die richtige Passung zu finden. Da muss es eine Entsprechung geben bis in die 7. Kommastelle. Dafür gäbe es ja schließlich hochintelligente Algorithmen und die könnten nicht noch schneller rechnen, als sie das eben tun. Zweitens, ist ihr Sohn nicht das einzige Kind mit Leukämie? Drittens, sind wir kein Fachgeschäft für Wartelistenplätze? Da kann ich nur sagen, ich habe was anderes gehört. Fight, fight, fight, fight. Alles ist ein Kampf. Der Kampf mit den Schwestern, dass sie nicht 3-mal an der gleichen Stelle Blut abnehmen. Dass sie das Emla-Pflaster zur Betäubung nicht vergessen. Ein Kampf, sich vernünftig zu ernähren in einem Krankenhaus. Der Kampf mit den Chemotherapien. Und das obligatorische Kotzen der Kinder deswegen. Der Kampf um ein Gespräch mit einem Arzt, der einem sagt, er wisse nichts. Mein Kampf mit den anderen Müttern um Hoffnung. Der Kampf gegen die Zeit. Und der Kampf gegen die Männer, die von der Arbeit ins Krankenhaus kommen. Und der Kampf gegen den Streit. Aus Verzweiflung. Weil man ja sonst keinen hat, sich die Angst ins Gesicht zu sagen. Angst, die jeder hat, die jeder hätte. Spendersuche versus Thrombozytenschwund. Mal schauen, wer schneller ist. Meine Eltern sprechen nur miteinander über ihn, über mich schon mal gar nicht. Sie sprechen miteinander, nicht mit, sondern über ihn und mit mir schon einmal gar nicht. Miteinander, nicht mit, sondern über ihn, weder über noch mit mir. Ich packe meinen Koffer, denn wenn hier keiner mit mir spricht, dann kann ich auch gehen. Sie sprechen über mich in der 3. Person Singular. In der Syntax der Familie ist die direkte Rede nicht existent. Ich werde wie Luft behandelt. Obwohl ich im Mittelpunkt stehe. Das muss mal jemand verstehen. Das Trommeln ihrer Halsschlagader reißt mich aus dem Schlaf. 6:30. Der Kampf geht weiter. Meine Liebste sprintet die Strecke vom Aufenthaltsraum der Kinderonkologie zum Zigarettenautomaten in 10,3 Sekunden. Heilung kommt nicht von selbst, sagt sie. Heilung muss man sich verdienen. Knochenmark will gesucht, gefunden und nicht nur gefunden werden. Und dann fragt sie mich, was haben wir Menschen dem Algorithmus voraus? Keine Ahnung. Wir können das Glück erzwingen. Wir können eingreifen. Algorithmen rechnen nur. Ihre Stimme, ihre Beine, ihre Überpräsenz auf dem Flur. Wie eine Wahlkampfmanagerin am Vorabend steht sie vor dem Schwesternzimmer, in den Händen ein Schild, auf dem da steht: Searching for the bone marrow. Dead or alive. Das ist mütterlicher Fundamentalismus. Go for it, baby. Ich bin so stolz auf dich. Meine Frau und ihre Hochsteckfrisur. Ein Kampfhubschrauber aus Fleisch und Blut mit Nagellack. Im Schlafsaal der Abwehrkräfte stehend, passt sie auf, dass nichts einschläft. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das Knochenmark kann kommen. Wir halten die Stellung. Fight, fight, fight! Und die Hoffnung sättigt die Realität mit guten Nachrichten. Also, hier, Sie haben etwas gefunden. Sie haben sie gefunden. Wen? Das Knochenmark, die Spenderin. Da erübrigen sich die Fragen, wer die Botschaft überbracht hat. Alles nichtig im Moment des Zerknallens, des Drucks, der wie eine zweite, etwas zu enge Haut an uns klebte. Ekstatische Emphase. Einander in den Armen liegend. Die Spenderin ist eine jüdische Bibliothekarin und Grundschullehrerin aus Santa Monica, Los Angeles County. Vereinigte Staaten von Amerika. Jüdin, Bibliothekarin, Grundschullehrerin. Ein Mensch ist gütig, am anderen Ende der Welt sich verdammt noch einmal eingetragen zu haben in diese Kartei, Bereitschaft signalisiert zu haben, etwas, einen nicht unerheblichen Teil von sich, seine eigene Ursuppe mit jemandem Fremden zu teilen, abzugeben, gegen eine unbedeutende Aufwandsentschädigung, ein klein wenig Geld. Warum zum Teufel tun Menschen so etwas? Das macht hinten wie vorne keinen Sinn. Das muss Glück sein. Schicksal oder sowas. Wir sind deutsch und türkisch und was weiß ich nicht. Und ich bin der amerikanische Einschlag. Spenderin ist gefunden. Angst. Ich kann nicht mehr. Du musst das nicht aufessen. Er bekommt die dritte Transfusion in einer Woche. Nur sieh mich nicht so an. Besser, er bekommt sie, oder? Du wolltest mit Professor Habers sprechen. Ja, ich wollte ihn sprechen, hatte keine Gelegenheit. Ist gut. Ich mach das. Ich mach das schon. Ihr Konto, per favore. Was ist los mit dir? Man kann nicht weniger als 0 Thrombozyten haben. Weniger 0 gleich tot, ist doch klar, oder? So werden wir das nicht bis zur Transplantation schaffen. Du fühlst die wahre Angst, was? Du hast ein Patent für die echte, die einzig wahre Angst. Du leidest mit Abstand am meisten. Zwischen deine und meine Angst passt ein Golfplatz, ein Naturschutzgebiet. Danke. Sehr empathisch. Was bist du, Psychotherapeut oder Holzfäller? Die Medizin hat Grenzen und die Grenze ist hier gezogen. Sie können im Moment nichts für ihn tun, als immer wieder nachzufüllen. Komm, lass uns gehen. Verdammte Scheiße! Wo seid ihr gewesen? Ich hab euch die ganze Zeit versucht zu erreichen. Was ist los? Ich weiß nicht, er ist weg. Ich war Currywurst holen und dann war er nicht in seinem Zimmer und die Schwestern sagen mir nichts. Fragen nach euch. Wir haben doch gesagt, wir bringen Pizza mit. Du solltest bei ihm bleiben. Jetzt haben wir zwar das Knochenmark, aber der Junge ist tot. Och, Moment. Ah, okay, Sekunde, ich bekomme hier gerade eine Nachricht rein. Ah, oh, ja, ja, jetzt ist es amtlich. Wir haben ihn wieder. Sein Zustand ist nicht stabil, aber er lebt wieder. Er lebt wieder. Mein Junge ist ein Kämpfer. Türen fliegen auf. Die Schwestern haben Blut an den Händen. Aus dem Saal dringen die Befehle der Chirurgen. Ihre Stimmen schneiden voll ernst. Skalpell, Haken, Skalpell, Klemme. Dagegenhalten bitte. Die Tankbesteck, Geklapper und wieder das Aufliegen der Türen. Es kommt ein neuer Anästhesist. Der Alte schluft an uns vorbei, vermeidet es, uns anzusehen, wie wir da sitzen, gelähmt. Seine Tränensäcke sehen aus wie abgefackelt, absorbieren alles Halogenlicht der Umgebung. Eine ausgewrungene Gestalt, verausgabt, ausgetrunken. Ich sehe alles und verstehe nichts von der Bedeutung. Das Blut auf den Kitteln der Schwestern wie abstrakte Malerei. Und so warten wir vor dem Operationssaal in nächster Nähe zum Gemetzel. Wie versteinert. An euren Gesichtern ist nichts mehr abzulesen. Warum könnt ihr die Angst um ihn nicht teilen? Bin ich nicht wichtig genug? Bin ich nicht wichtig genug? Und er erst ist er es nicht. Mama, warum kannst du deine Angst nicht mit mir teilen? Ist sie zu groß? Unsere drei Ängste zusammen reichen von hier bis zum Mars. Ja, wahrscheinlich. Zum Mars mit der Angst. Okidoki, ich bin wieder da. Stabiles Koma. Zum Wohl. Koma 3.0. Mittlerweile kennen wir uns aus. Ja, das Koma ist wie ein Grizzlybär im Winterschlaf. Vorsichtig behandeln, nicht reizen und respektvoll ansprechen. Könnt ihr bitte aufhören, Räucherkerzen an meinem Bett abzufackeln? Sei still, du liegst im Koma. Als ich aufwache, ist mein Zimmer ein Tempel. Wow, was ist hier los? Was ist das? Ein Derwisch. Und das sind Madonnen und das sind Bergkristalle. Die haben Kraft. Mama sagt immer, wir glauben an Gott, wenn wir ihn brauchen. Wir glauben an alles, was Heilung verspricht. An diesem Nachmittag ist das Klinikgelände Hacienda, der Stahlbeton Natur, sengende Hitze. Warum? Frühlingsanfang. In der Kinderonkologie gibt's eine Poolparty. Kommt alle her. Es gibt Hustensaft auf Eis und Morphium für alle. Hitze flimmern auf dem Flur und in den Kochsalzkanülen. Ein Mukoviszidose-Patient sei auf dem Weg zum Waschraum dehydriert, sagt man. Geschmolzen. Es ist erst Frühling, Mensch. Wow, du bist heiß. Mama? Ihr Sohn hat 43 Fieber. Er müsste eigentlich schon tot sein. Manche mögen's heiß. Hab ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich Engel gesehen habe? Echt? Sie waren sehr hell. Ich glaube, sie waren weiß. Sie haben mich geblendet. Eigentlich habe ich nichts gesehen. Mehr ein Gefühl. Quarantäne. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. But my Portuguese. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. But my Portuguese. Standing on a stage. My house, fear and self-doubt. I'm gonna give you candy. Come on in my house, in my house. I'm gonna give you everything. Was gibt's Neues? Mein großer Bruder sagt, das Wort Quarantäne kommt aus dem Lateinischen. Es heißt nichts anderes als 40. 40? Ja. Das ist die Anzahl der Tage, die ein jeder Neuankömmling im Hafen verbringen musste. Um unter Beweis zu stellen, dass er gesund und munter, niemanden infiziert, mit der Pest zum Beispiel. Seit 49 Tagen in Haft. Was ich nicht alles mit mir machen lassen muss. Die Reste meines Knochenmarks werden mit Strahlen weggeschossen. Am liebsten würden sie eine Atombombe abwerfen in meinem Zimmer, die Ärzte, damit es schneller geht. Aber das verstößt gegen Den Haag und die Menschenrechte. Sie sagen, wenn ich mein neues Knochenmark bekomme, darf vom Alten nichts mehr übrig sein. Und die Überschrift dieses Kapitels ist Brandrodung am Kinde. Oder Nero Reloaded. Das Ganze nennt sich KMT. Knochenmarkstransplantationsstation. Knochenmarkstransplantationsstation. Knochenmarkstransplantationsstation. Knochenmarkstransplantationsstation. Knochenmarkstransplantationsstation. Knochenmarkstransplantationsstation. Knochenmarkstransplantationsstation. Knochenmarkstransplantationsstation. Knochenmarkstransplantationsstation. Knochenmarkstransplantationsstation. Rein in den Laden an der Küche vorbei, in der die Mütter der KMT Kaffee trinken, als gäbe es keinen Morgen. Dann die erste Schleuse, die hohe Pforte der keimfreien Zone und bitte klingeln. Weiter am Kontrollraum vorbei. Hallo Schwester Barbara, Schwester Monika. Dann weiter den Flur entlang. Die zweite links ab in den Umkleideraum. Ein Hochsicherheitsgefängnis, viel mehr als eine Krankenstation. In Billigregalen liegen Hosen, T-Shirts, Kittel, alles ultramarinblau und gestapelt bis zur Decke. Ich ziehe mich um. Erst kommt das Händewaschen, dann das Desinfizieren. Jeden noch so kleinen Keim ersticken, dann raus auf den Flur und so schnell es geht in die Luftschleuse und warten. Ich bin aus der Puste. Und noch einmal Händewaschen, desinfizieren aus einem Plastikbottich, dann Mundschutz und Einblickschutzhaube, umknoten, aufsetzen, rein. Da bin ich! Hi. 12 Quadratmeter. Weiß. Mit Bett. Hinter doppelverglasten Spezialscheiben. Wenig bis gar kein Platz. Und alles auf unbestimmte Zeit. Und draußen? Vom Besuchergang her kann man rein und es sich anschauen. Eintritt frei. Zeitgenössische Gladiatorenkämpfe. Hallo, ist das... Du musst auf den Knopf drücken. Was? Er kann ich nicht hören. Drück auf den Knopf. Sprechanlage. Hallo, ist das die Milchstraße zur Genesung? Der Kinderkanal bringt immer dasselbe. Die Redaktion sollte man bestrahlen. Und das Wasserstoffperoxid zersetzt mein Spielzeug. Scheiß Piranha-Seife. Hier passt nichts mehr aufeinander. Was soll ich denn damit? Nehmt es mit oder schickt es nach Afrika. Antisepsis ist wie Krickel. Sterbenslangweilig. Und nach Frischluft kann man hier lange suchen. Die kommt höchstens von oben aus dem Filter da. Der Tag und Nacht summt, als wäre eine unsterbliche Biene in ihm gefangen. Bläst mir das Teil saubersten Sauerstoff um die Ohren. Das ist doch kein Zustand, allerhöchstens ein Umstand. Ein beschissener. Es ist so dermaßen sauber hier. Ich könnte vom Boden essen, wenn ich was bekäme. Aber nein, in der Quarantäne wird man ausschließlich intravenös ernährt. Und wenn ihr abends geht, bin ich allein. Der Goldfisch in seinem Glas. Und bei Nacht spiegelt die Scheibe und dann guckt man doppelt fern und sieht sich selbst. Ich sehe aus wie ein Nazi. Quatsch, du bist schön. Bald kommt das Knochenmark. Eingeflogen aus Santa Monica, wo es Palmen gibt. Ja, Palmen haben noch gefehlt. Wird der Junge dann ein Amerikaner? Hier, nimm das Kleingeld. Geh schon mal ein paar Burger holen. Business Class. Am Tag der Transplantation traue ich mich nicht vor die Tür. Ich muss es doch wahrhaben wollen. Keine Bewegung. Ich kann nicht. Und mein Mann muss kommen, mich ins Auto setzen. Uniklinikum bitte. Fliegen oder fahren? Heute ist Fliegen umsonst, sagt er. Halbiert Sicherheitsabstand und Bremswege. Bemüht, die Reifen schmelzen zu sehen im Rückspiegel. Lebend bitte. 11:14 mitteleuropäischer Zeit. Der Hubschrauber mit dem Knochenmark, das zuvor der Spenderin im Santa Monica UCLA Medical Center abgeschöpft, 18:36 Pacific Standard Time verschweißt, in Eis verpackt, losgeschickt wurde, landet. Mit American Airlines geflogen, in New York zwischengelandet, vom Düsseldorfer Flughafen dann per Helikoptertransport zum Universitätsklinikum Essen. Alles auf Eis natürlich, das Prinzip Kühlkette. Dieses Knochenmark ist Business Class geflogen, auf die 7. Stelle nach dem Komma das Richtige. Über den Flur gerollt, in die Schleuse, ins Zimmer, angeschlossen, angesteckt, wie eine normale Infusion. Wie eine Bluttransfusion, nur in Gelb. Dunkelgelb, dickflüssiges Gelee, wie Aprikosennektar. Wie? Das soll es jetzt gewesen sein? Wie fühlst du dich? Keine Ahnung, normal. Geht's dir besser? Danke der Nachfrage, nein. Intermezzo. Wie bitte? Ob der Körper es annimmt? Ich dachte, das passt. Es kann immer sein, dass der Körper abstößt. Und das war dann der Fall. Kaum weiß ich davon, tritt es ein. Als dürfte uns nichts erspart bleiben. Und jetzt? Ja, jetzt könne man wohl nichts mehr tun. Das war's. Im Endeffekt wirkt das Knochenmark wie Gift. Einmal angeschlossen, zack, Abstoßungsreaktion. Und nun warten alle auf den Tod. Wo wir beim Stichwort sind. Warten. Es ist ja nicht so, als würde der Fährmann die Todgeweihten sofort abholen. Es ist ja kein Taxiunternehmen. Er hat Rheuma und rudert langsam unter Qualen. Es fing an mit Verbrennungen dritten Grades. Das sei völlig normal. Schrecklich, aber völlig normal. Das Knochenmark verbrennt den Körper von innen. Mit jedem Aufwachen sind der geschlafene Schlaf kürzer und die Verbrennungen größer. Immer wenn ich mein Kind ansehe, ist es, als würde mir jemand mit einer Rasierklinge die Augäpfel aufschneiden und mir ein Speer durch die Brust jagen. Die Verbrennungen dehnen sich aus. Die Geografie meiner Gesundheit verändert sich. Knochenmark, Agent Orange im trojanischen Pferd. Bald gehe ich in Flammen auf. Und die Rückstände meiner Asche könnt ihr dann ins Kaffeepulver mischen. Der Tagessatz Morphium wird erhöht. 105 Gramm. Alarmstufe rot. Glut auf meiner Haut. Ich sehe die Flecken. Erinnere den Anfang. Die Moskitos. Alles Wiederholungen. Nur stärker. Sich verdichtend. Ich gehe durch den brennenden Torbogen zum Ende der Geschichte. Schaue zu euch. Und mir wird bewusst, jeder von euch hat dreimal so viel Angst wie ich. Dafür hast du Schmerzen. Ja, vielleicht. Ich würde gern tauschen. Lieber Gott im Himmel, warum können wir nicht tauschen? Wir sind doch Brüder. Wir tauschen Angst gegen Schmerz. Das Leben ist weder Ponyhof noch Bazar. Ich halte es nicht aus. Deine Lamoyanz ist unerträglich. Siehst du, wir werden verrückt. Um 6:30 stehe ich auf der Matte. Ich trinke Instant-Kaffee mit den anderen verbrauchten Müttern kranker Kinder. Allesamt zerschlagene Gesichter, zertrümmertes Glück. Ich war immer die Erste und Letzte. Wenn ich morgens kam, hat er geschrien, und wenn ich abends ging. Sein Schreien ununterbrochen, ohne Höhen und Tiefen. Er gräbt sich durch die Laken vor Schmerz. Die Schwestern nennen ihn den Maulwurf. So hat jedes Laken Löcher, jeden Morgen. Ich versuche, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Löcher gehen nicht raus mit der Wäsche. Sein feuchtes Gesicht, die Wangen, Tränen verklebt. Seine schwarzen Wimpern, die einzigen Haare, weit und breit. Und seine Haut, vom täglichen Blutabnehmen verfärbt, zerfurcht. Ich hatte Todesängste um dich. Wirft sie mir das jetzt vor? Schreien, dass ich mitnehme in meinen Schlaf. Wie ich morgens hastig aus dem Haus stürme und von Weitem schon, wie deine Stimme durch die Schleusen dringt, bewege ich mich schneller. Qualvoll das Hände desinfizieren, das Um- und Anziehen der Uniform. Das muss doch irgendwie schneller gehen. Aber jede Nachlässigkeit bedeutet Keime, also deinen Tod. Hey, wie geht's denn so? Was sieht's denn aus, Arschloch? Mein Bruder ist wie ein Krokodil. Am Boden aber eine große Fresse. Es tut mir leid. Ist gut. Ich komme morgen wieder. Mittwochmorgen, KMT, durchgefroren. Mit Schnee in den Haaren komme ich rein, ziehe mich um, desinfiziere meine Hände. Zwischen dem ersten und zweiten Advent ist von der kalifornischen Sonne immer noch keine Spur. Nichts! Bis ich auf dem Flur der letzten Nachtschwester begegne. Sie lächelt. Sie ist aufgeschminkt. Ihr Sohn ist wieder im Rennen, sagt sie. Sein Knochenmark arbeitet. Ohnmacht, Wasser, Gegenwart. Die wichtigsten Nachrichten immer so beiläufig, wie der Wetterbericht. Die Leukozyten auf dem Vormarsch. Das war wie Wahlsieg durch Überhangmandate. Wir hatten das verdient, inhalierten unser Glück. Spontanheilung ist Kurluft. Die letzten Tage KMT stehen im Zeichen der Pflege und Erholung. Frohe Weihnachten. In der Luftschleuse hängt desinfiziertes Lametta. Wir brauchen einen Weihnachtsbaum. Ja, aber... Nichts aber, wir brauchen einen Weihnachtsbaum. Aber ohne Tannen. Pflanzen sind in der Quarantäne grundsätzlich nicht erlaubt. Aus Plastik natürlich. Weihnachten in der KMT. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Die Schwestern im Kontrollraum, ihre Tränen, ihre schokoladenverschmierten Münder. Sie sehen alles auf Video. Live. Mit 3 Sekunden Verzögerung. Türken wissen, wie man Weihnachten feiert, sagt die eine. Schwester Barbara zu Schwester Monika. Für mich Santa Barbara und Santa Monika. Und wie sie weinen vor Staunen und Entzücken. Herzzerreißend. Was danach kommt, ist narratives Beiwerk. Der Chefarzt attestiert dem Blutbild meines Sohnes Parallelen zum Regenbogen. Von allem reichlich da, sagt er, und entlässt ihn. Nach einem 2-wöchigen Morphiumentzug. Kalter Entzug, nicht der Rede wert. Ein routinemäßiger Betriebsausflug in die Vorhölle. Mit Bestnoten. Was? Er entlässt dich mit Bestnoten. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind gesund. Wer, ich? Ja, du. Niemals. Wer dann? Santa Monica, Kalifornien. Den Flug über hatte ich mir nichts anmerken lassen. Im Hotelzimmer aber übergab ich mich. 10 Jahre danach. Me, myself and I in Santa Monica, um meine Spenderin zu treffen. Dies ist die Mailbox von Sophia Stern. Sprechen Sie jetzt. Hallo, Sophia. Ich wollte mich bei Ihnen melden. Ich bin heute Morgen angekommen und bleibe im Hotel Hanoi. Ich mache jetzt einen Spaziergang nach L.A. Sie können mich einfach zurückrufen, wenn Sie Zeit haben. Ich stehe auf einem Pier neben Kormoranen und Pelikanen. Vor mir das Meer. Das gefällt mir. Mir gefällt alles hier. Allem voran der Schattenwurf der Palmen. Ich kann mir hier beim besten Willen keinen Regen vorstellen. Ein Tsunami vielleicht, aber keinen Regen. Regen ist so unwichtig klein. Das hier ist so groß. Dann ruft sie an. Wir treffen uns im Getz, ein Fischrestaurant, 19:30. Ich bin eine halbe Stunde zu früh. Sie kommt 5 Minuten zu spät. Und ungeschickt wie ich bin, reiße ich das Tischtuch herunter bei unserer Begrüßung. Vielleicht besser so. War der 3. Weißwein in 10 Minuten. Hallo, Sophia. Hi. Schön, Sie zu treffen. Ja, schön, Sie zu treffen. Endlich setzt sich alles zusammen. Die ganzen Bilder und Briefe. Ja. Vielen Dank, dass Sie mich treffen wollten. Ach, schon lange. Noch ein Weißwein, bitte. Für mich auch. Mögen Sie Muscheln? Ist okay, denke ich. Esse ich nicht oft. Muscheln wie üblich. Einfach eine doppelte Portion. Sagen Sie mal, das macht mich wirklich glücklich, dass Sie so gut aussehen. Sie finden, ich sehe gut aus? Na ja, ganz ausgezeichnet. Sie haben ein sehr schönes Gesicht und tolle Haare. Ist nicht echt. Das Gesicht? Das Haar. Soweit ich weiß, nur das Haar. Wie geht es Ihren Kindern? Meine Töchter geben nur ungern zu, dass es ihnen gut geht. Aber ich gehe davon aus. Ich soll das Gefühl bekommen, dass es ihnen besser ginge, wenn ich nicht jeden Tag anrufen würde. Oh Gott, klinge ich verbittert, grausam. Ich schaffe es nicht loszulassen. Meine Jüngste geht schon auf die 40 zu. Meine Eltern wollten auch nicht, dass ich alleine herkomme. Das Gute ist, dass wir trotzdem machen, was wir wollen. Ich soll Sie von meinen Eltern grüßen. Bitte grüßen Sie Ihre Eltern von mir. Und Ihr Bruder? Sollen Sie mich nicht von ihm grüßen? Ich dachte, wir wären noch nicht bei den Geschwistern. Ah, okay. Gut. Dann kommen wir doch dahin. Hm? Ja, wir müssen nicht drüber sprechen, wenn Sie nicht wollen. Ich habe ja auch noch einen lebenden Bruder und wir verstehen uns gut in der letzten Zeit. Mein Bruder hat gerade ein Baumprojekt an der Mittelmeerküste. Ein Baumprojekt? Ja, eine Gruppe von Wissenschaftlern versucht, Kakaobäume an der türkischen Riviera zu pflanzen. Und das Ganze wird auch noch aus EU-Mitteln bezahlt. So ist das bei uns in Europa. Wissen Sie, dass Sie es sehr gut haben drüben? Ich denke, das Gleiche kann ich von Ihnen behaupten. Gut, lassen wir das. Sie mögen Kalifornien also. Ich dachte, Sie seien heute gelandet. Bisher gefällt es mir. Außerdem ist mir alles vertraut. Ich bin zwar das erste Mal hier, aber es gibt ja Fotos, Filme, digitale Landkarten. Deckt sich also mit Ihren Erwartungen. Na gut, empfinden Sie, wie Sie wollen. Machen Sie ja eh. Aber Kalifornien ist auf Dauer langweilig. Ich hatte genug Action. Das glaube ich Ihnen. Wollen Sie mitkommen in den Qigong-Kurs für Senioren? Sehr gerne. Trinken Sie noch einen? Sie trinken sehr schnell. Sie wissen, was mit James Gandolfini passiert ist? Großartiger Schauspieler. Ich frage mich, ob wir uns auch so gut verstehen würden, wenn ich nicht Ihr Knochenmark an mir tragen würde. In jedem Fall würden Sie nicht mehr leben. Ja, das stimmt. Da habe ich Ihnen glatt das Leben gerettet. Für viele meiner Freundinnen ist das schlechthin absurd. Sophia, sagen Sie, eigentlich unfassbar, dass du die einzige Person bist, die wir kennen, die schon mal jemanden das Leben gerettet hat. Ich gebe ja zu, dass ich kein Helfersyndrom habe. Helfersyndrom ist eine seriöse Erkrankung. Seien Sie froh. Mhm. Also, ich bin sowieso froh. Ich würde mich jetzt hier vor Ihnen anzünden, wenn Sie das glücklich machen sollte. Ja, mit Sicherheit. Das brächte mich voran. Ich wollte damit nur meine Dankbarkeit signalisieren. Es macht mich froh, Sie glücklich zu sehen. Ich bin nicht glücklich. Aber eine Menge Ihrer Leidensgenossen sind doch viel kaputter, als Sie es sind. A, davon kann ich mir nichts kaufen. B, das könnte auch von meiner Mutter sein. Gestehen Sie mir bitte diese Weisheit zu. Ich bin selber Mutter, zweifach. Und älter als Ihre. Okay. Wenn Sie irgendetwas brauchen, Sophia, dann müssen Sie es nur sagen. Jetzt drehen Sie den Spieß aber um. Sehe ich so aus? Nein, ich meine... Ja, ich weiß schon. Sie machen sich gut mit meinem Knochenmark. Ich denke, Sie machen das Beste daraus. Danke. Und was machen Sie jetzt? Sie haben nicht wirklich ein One-Way-Ticket. Doch, aber nur, weil ich kein Geld hatte, hin und zurück zu kaufen. Können Sie Fische säubern? Nein, aber mein Großvater ist in einem Fischerdorf bei Istanbul geboren. Ich hab's also in der DNA. Im Grunde genommen ist Santa Monica auch ein Fischerdorf. Und ich bin hier, seit ich denken kann. Sie haben also eine doppelte Anlage, Kleiner. Ich kenne jemanden, der Ihnen einen Job gibt. Kommen Sie. Wir rauchen eine. Die Muscheln lassen sich Zeit. Danke, ich rauche nicht. Kommen Sie eine Zigarette. Nehmen Sie Ihren Wein mit. Stellen Sie sich nicht an. Man lebt nur einmal. Santa Monica. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Akın Şipal. Die Rollen und ihre Darsteller: Mutter Michaela Kaspar, Vater Werner Wölbern, kleiner Bruder Mirko Kreibig, großer Bruder Aram Tafreshian, Sophia Stern Hedi Kriegeskotte. Musik Michael Kiedeisch. Technische Realisation Corinna Gartmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz Ilka Bartels. Regie Christiane Ohaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2016. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.